Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Gott segne dieses Wort. Rennen. In diesem Bibelabschnitt hier, Bibelvers aus dem 1. Korintherbrief, lernen wir, was es bedeutet, zu rennen. Und genauer gesagt, von der Unzucht zu rennen. Und ja, Unzüchtigkeit, also Sünde in aller Form, vor allem sexuelle Sündhaftigkeit, beschreibt uns Paulus hier und sagt uns eben, dass es eben eine große Auswirkung hat auf unseren Körper. Und das stimmt. All das hat eine Auswirkung auf unseren Körper, Leib, Seele, Wohlbefinden. Also das ist so eine Art, es beginnt irgendwo, aber wo endet es denn? Ne? Also wenn man jetzt überlegt, Unzüchtigkeit und was das alles ist. Also es gibt so viele Formen von Unzucht und ohne die jetzt alle nennen zu wollen, würde ich einfach mal vorschlagen, geht mal rein in den Römerbrief, 1. Kapitel und lest den mal durch, was Paulus da schreibt. Letztendlich ist es so, dass Unzüchtigkeit eben, das ist der der Teufel, der Satan, steckt dahinter und er möchte uns also aus der Bibel fernhalten und vor allem, dass wir nicht in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Und so ist das jetzt, geht das nicht, es hat das eigentlich direkt nichts mit irgendwie, dass jemand gut ist oder böse ist oder jemand, der sich von der Unzucht fernhält, ist nun irgendwie besser als andere. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber Unzüchtigkeit und sexuelle Sünde in jeglicher Form ist eben des Teufels Trick. Ja, der Satan versucht uns auszutricksen, sodass wir uns fernhalten von Gottes Wort, von der Bibel. Und vor allem versucht er in unserer persönlichen Beziehung, die persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu unterbrechen. Und wie das dann auch enden kann, aber nicht muss, beschreibt uns eben Paulus im Römerbrief im 1. Kapitel. Lest mal ganz genau durch, von Anfang bis Ende. Das bezieht sich nicht auf die vor 2000 Jahren, wie es war. Das hat denselben Auswirkungen auch heute. Und deswegen schreibt eben auch hier im Korintherbrief Paulus, dass wir rennen sollen von Unzucht, besonders sexueller Sünde. Ja. Und lasst euch nicht beirren von Leuten, die irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie mein Lebensstil oder so und was. Oder wenn Leute auch sagen, ach, das ist okay, wenn du dies und das machst. Das führt nicht zu Freiheit in Christus. Dafür ist unser Jesus Christus nicht im Kreuz gestorben. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, euch abzuwenden von Unzüchtigkeit oder sexueller Sünde, wie sich auch immer das darstellt, nehmt euch eins zu Herzen. Jesus Christus ist da und er hilft uns allen, die wir mit diesen Schwierigkeiten tagtäglich umgeben sind, uns abzuwenden. Das kann manchmal eine Zeit dauern. Gebt Jesus Christus die Zeit, die er braucht. Jesus Christus ist allmächtig, steht über all diesen Dingen und er hilft uns. Er ist besonders dafür da, für uns, die wir als reuige Sünder uns abwenden von der Sünde. Das ist sein Top-Anliegen und er hilft uns. Und manchmal dauert das eben eine Zeit. Ja, das ist nicht, das ist oft nicht von heute auf morgen, weil man vielleicht viele Jahre, ohne das jetzt irgendwie schönreden zu wollen, aber in Unzucht gelebt hat. Das dauert eben eine Zeit, dass Jesus Christus uns hilft, uns dann abzuwenden. Wichtig ist, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus stehen und bleiben und uns immer wieder zuwenden. Und Jesus Christus vergibt uns unsere Sünde. Das heißt nicht, dass wir in Sünde leben wollen, aber wenn wir in die Sünde fallen, gehen wir direkt zu Jesus Christus zurück. Und irgendwann, ja, immer wieder zu Jesus zurückkommen, das ist wichtig. Und irgendwann, wann auch immer, hat der Heilige Geist von unserem Herzen dann Halt genommen und nimmt unser Herzen in sein Herz sozusagen. Und von seinem Herzen zu unserem Herzen wenden wir uns von der Sünde ab. Das dauert manchmal ein bisschen. Aber das ist eins der Geschenke. Und das ist Freiheit in Jesus Christus. Tagtäglich befinden wir uns in der Bibel, lernen eben diese Wahrheiten und eben auch hier, was es bedeutet, von Unzucht zu rennen. Und das bedeutet dann eben Freiheit in Christus. Und wir sind dankbar, dass wir diese Wahrheit hier haben. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns warnst, vor Unzucht zu rennen, zu fliehen. Denn dein Hauptanliegen ist, dass wir als reuige Sünder uns dir zuwenden und in einer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Und manchmal dauert das eine Zeit, dass wir uns abwenden von der Unzucht und von sexueller Sünde und was auch immer das sein mag. Aber du hilfst uns und wir können dir vertrauen. In eigener Kraft, außerhalb von dir, können wir gar nichts tun. Wir erinnern uns an Johannes Kapitel 15, Vers 5. Außerhalb von mir könnt ihr gar nichts tun. Und wir halten dich am Wort bei dieser Wahrheit, lieber Herr Jesus, und hilf uns, dass du uns auf den rechten Weg leitest und in uns in den Herzen sprichst, was du denn nun in und durch uns erreichen möchtest. Und hilf uns auch zu verstehen, dass du einen persönlichen Plan und Zeitrahmen hast für all diese Sachen, auch Unzucht, sexuelle Sünde und was auch immer es ist. Und das ist dann Freiheit in Jesus Christus, wie wir sehen, wie du uns hilfst, dass wir uns abwenden von aller Sündhaftigkeit. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denk immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.